Also, Benny? Hey! Benny! Benny! Ja. Oh, das ist aber freundlich. Ja, also, wir haben ja heute ein Geburtstagskind. Ja, ich glaube schon, der feiert heute eine Fete. Wird 23, heißt meines Wissens nach Benny. Und wir haben eine kleine Coverversion für ihn vorbereitet. Jedes Jahr zur gleichen Zeit, wenn im Dezember der Schnee schneit, feier ich, wenn man mich lässt, jedes Bennys Geburtstagsfest. Er ist eine echte Persönlichkeit, wir bräuchten ihn sogar heute. Und allen dann, ich feier auf Benny den Geburtstagsmann. Ich feier heute Bennys Ehrentag. Ich feier heute Bennys Ehrentag, weil ich den Benny gerne mag. Weil ich den Benny gerne mag. Den bin ich stark, der ist okay. Von wegen, das wär alter Schnee. Bennys Ehrentag, wir feiern heute Bennys Geburtstag, weil ich den Benny gerne mag. Weil ich den Benny gerne mag, den bin ich stark, der ist okay! Von wegen der wär alter Schnee! Dreimal hoch! So. Und jetzt?